Die Folgen der Entscheidung, die Mietzahlungen für die Karstadthäuser einzustellen, könnten schwerwiegend sein. Das soll nach Zeitungsberichten beim gestrigen Spitzentreffen über die Zukunft der Arcandor-Tochter im Bundeswirtschaftsministerium dargelegt worden sein. Nach Vorabberichten der Bild am Sonntag legte der Arcandor-Vorstandschef Karl-Gerhard Eick dar, dass nun ein 30-tägiges Mahnverfahren einsetze. An dessen Ende seien die Vermieter berechtigt, einzelne Karstadt-Filialen zu verkaufen, um ihre Ansprüche zu befriedigen. Vor 2 Jahren hatte das Unternehmen seine Warenhäuser verkauft, fast durchgehend an die Immobiliengesellschaft High Street und zurückgemietet, laut Süddeutscher Zeitung für eine Gesamtmietsumme von 280 Millionen Euro. Weitere 43 Millionen sollen für anderweitig gemietete Standorte anfallen. Unter anderem mit Verweis auf die Gestaltung der Mietverträge sprach Bundeskanzlerin Angela Merkel in der Bild am Sonntag von Missmanagement. In dem Konzern müsse man zuerst einmal Eigentümer und Gläubiger stärker fordern. Staatshilfen lehnt sie demnach derzeit weiterhin ab. Zudem verwies die Kanzlerin darauf, dass Teile des Konzerns, wie der Touristikbereich, wirtschaftlich gesund seien. Die Karstadt-Standorte seien attraktiv. Der niedersächsische Ministerpräsident Christian Wulff, CDU, warnte davor, veraltete, nicht zukunftsfähige Strukturen zu retten. Das Muster, die Gutmenschen retten Jobs, die Börsen geben sie auf, sei zu simpel. Anders im Deutschlandfunk die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Margret Mönig-Rahne. Ich denke, dass bis Montagabend eine Entscheidung getroffen werden muss. Ansonsten gefährdet man wirklich viele tausend Arbeitsplätze. Und die Beschäftigten machen jetzt nochmal in den nächsten Tagen durch Mahnwachen und durch allerlei Aktionen in und an den Karstadthäusern darauf aufmerksam. Und ich hoffe, dass die Politikerinnen und Politiker wirklich fair prüfen und dann zu einem Ergebnis kommen, was diese Arbeitsplätze nicht aus Prinzipienreiterei in Gefahr bringt. Am Montag will der Lenkungsausschuss mit Regierungsexperten über Leistungen aus dem Deutschlandfonds beraten. Der Konzern ist weiterhin in Gesprächen mit Metro. Der Arcandor-Chef Eick sieht eine Fusion allerdings derzeit als mittelfristige Lösung. Auch der Hamburger Versandhandelskonzern Otto hat Interesse an einzelnen Konzernteilen signalisiert, insbesondere an den Sportfilialen der Karstadt-Gruppe. Der Handels- und Touristikkonzern Rewe zeigt Interesse an der Arcandor-Reisetochter Thomas Cook. Unterdessen hat Bundesjustizministerin Brigitte Zypries laut einem Spiegelbericht Ermittlungen gegen den früheren Arcandor-Vorstandsvorsitzenden Thomas Middelhoff angeregt. Ich würde es sehr begrüßen, so zitiert das Blatt in einer Vorabmitteilung wörtlich aus einem Brief an die nordrhein-westfälische Justizministerin Roswitha Müller-Piepenkötter, wenn durch die zuständige Justiz ihres Landes Klarheit über die juristische Bewertung der Vorgänge geschaffen werden könnte. Zypries bezieht sich dabei auf Medienberichte um Beteiligungen Middelhoffs und seiner Frau an Immobilienfonds, die Gebäude an Karstadt verpachten. Bundeswirtschaftsminister Karl Theodor zu Guttenberg knüpft eventuelle Staatshilfen für den Konzern an strenge Bedingungen. Auch eine Insolvenz müsse nicht das Ende bedeuten, sagte er dem Spiegel. In demselben Blatt bestätigte er im Übrigen eine frühere Meldung der Bild am Sonntag. Während der Verhandlungen über Staatshilfen für Opel vor gut einer Woche habe er seinen Rücktritt erwogen. Niemandem sei aber damit geholfen gewesen, wenn er sich in die Schmollecke gesetzt hätte, zitiert das Blatt.